Und ich meinte damit, dass es mir nach allem, was heute Nacht geschehen ist, beinahe logisch vorkommt, auf Sie zu stoßen. Den Spiritus Loci. Schwarz vor Schwarz. Wer sind Sie? Ich heiße Diana Wheeler Sprout. Und ich heiße... Steve Gardner. Und Sie sind bei den Mortons zu Besuch. Die Stadt ist wirklich klein, was? Sehr klein. Was macht Jimmy? Tja, wenn ich das nur wüsste. Er ist ein ungewöhnliches Talent. Ja, ungewöhnlich. Schon erstaunlich, dass so ein dummes kleines Nest zwei Menschen hervorbringt wie Jimmy Morton und Francis Lennox. Gold ist, wo man es findet. Erkannten Sie Francis Lennox? Ich war eine Zeit lang mit ihm verlobt. Ah. Und was, wenn Sie die Frage erlauben, kam dazwischen? Er hat versucht, mich umzubringen. Ich war sehr attraktiv, sehr jung und sehr verwöhnt, als ich Francis kennenlernte. Er sah ungewöhnlich gut aus, höre ich von allen Seiten. Ja, unglaublich gut. Verzeihung, ich habe Sie unterbrochen. Wir verlobten uns. Es war eine sehr stürmische Beziehung. Genau genommen hatte er bald genug davon. Er war grausam, sehr grausam. Wie es vorkommt bei genialen Menschen.